die transatlantischen Elitemänner. Finstere Zukunftsvisionen. Nun haben wir die drei transatlantischen Organisationen vorgestellt, die das strategisch zentrale Quartett von Atlantikbrücke, American Council on Germany, DGAP und Stiftung Wissenschaft und Politik in den 70er Jahren umrankten. Wie ging es damals weiter? Willy Brandt und Walter Scheel sind weg. Die außenpolitische Souveränität der europäischen Staaten auch. Während das gemeine Volk noch für ein paar Jahre ein lockeres Leben mit freiem Sex und guten Stundenlöhnen genießen darf, sind die Meisterstrategen in den geräumigen Hinterzimmern schon dabei, die grimmige Welt der harten Konfrontationen und der marktradikalen Verarmung zu entwerfen. Auf der 8. deutsch-amerikanischen Konferenz von Atlantikbrücke und American Council on Germany im düsteren November 1974 in Bonn überbieten sich die anwesenden Elitemänner in Schwarzmalerei. Der neue Außenminister Genscher beschwört einen stärker werdenden Ostblock. Das dürfe man nicht hinnehmen. Und Arendt Oetker, Karl-Heinz Beckurz, Jürgen Ponto, Aspen International-Chef Joseph Slater, Bundespräsident Walter Scheel und der aufstrebende Direktor der gerade von Rockefeller gegründeten trilateralen Kommission, Zbigniew Brzezinski, nicken zustimmend, als der Kölner Politikprofessor Hans-Peter Schwarz warnt: Wir müssten uns gegen den Osten und die Dritte Welt stärker wappnen. Wir müssten unsere liberale Ordnung festigen und straffen. Das erfordere die Entschlossenheit der Staatsmänner, für diese Ordnung einzustehen, selbst mit unpopulären Maßnahmen, wie Chronist Kühnhardt die Ausführungen anhand von Protokollen zusammenfasst. Das wiederum erfordere die fantasievolle Entwicklung neuer Institutionen. Und Schwarz drängt, laut Kühnhardt. Bis Ende der 70er Jahre gab Schwarz der westlichen Ordnung noch Zeit, wenn sie nicht diese Erneuerungskräfte aufbringen werde. Doch der ebenfalls anwesende John McCloy, jetzt wieder Wall Street-Anwalt, hat die tröstenden Worte parat. Deutschland, da bin ich mir ziemlich sicher, ist reich genug, produktiv genug und reif genug, um zu tun, was von ihm verlangt wird. Bereits 1973 hatten Atlantikbrücke und American Council on Germany es dem Council on Foreign Relations nachgemacht und den Nachwuchs mit einer eigenen Jugendkonferenz in Hamburg für sich aktiviert. Zunächst mit 20 Nachwuchselitisten aus USA und 20 ebensolchen Füchsen aus Deutschland. Erstes Produkt dieser Talentförderung ist Hans-Gerd Pöttering, von 2007 bis 2009 Präsident des Europäischen Parlaments. Heute gibt es kaum noch einen amtierenden Bundesminister, der nicht dem transatlantischen Kaderprogramm der Young Leaders, wie es später genannt wurde, entstammt. Manche von ihnen, wie Ex-Bundespräsident Christian Wulff, haben ihre Karriere bereits hinter sich. Und die Atlantikbrückenbauer können im Jahre 1976 ihren ersten privatisierten Staatsakt durchführen, der von deutschen Fernsehen sogar live übertragen wird. Nixons Vizepräsident Nelson Rockefeller kommt zu einem Festakt der Atlantikbrücke in die traditionsreiche Frankfurter Paulskirche. Dort tagte 1848 das erste demokratische Parlament auf deutschem Boden. Anlass ist der 200. Geburtstag der Unabhängigkeitserklärung der USA. Ein Großaufgebot der Polizei schützt auf Kosten der Steuerzahler diese Privatveranstaltung. Die gesamte Elite aus Politik, Medien, Wirtschaft und Gewerkschaften ist anwesend. Allen voran Bundespräsident Walter Scheel und Bundeskanzler Helmut Schmidt, der neben Rockefeller die zweite Hauptrede hält. Rockefeller gibt zu bedenken, dass nunmehr 2/3 der Menschheit unter kommunistischer Knute lebten. Man müsse mit dem Blockfreien zusammenarbeiten und eine Charta der wirtschaftlichen Freiheit erklären. Zudem stünden noch unerforschte Meeres- und Polargebiete zur wirtschaftlichen Ausbeutung bereit. Ungeheures müssen Rockefeller und seine Mitstreiter ihren europäischen Verbündeten mitgeteilt haben, hinter verschlossenen Türen, versteht sich, und Chronist Kühnhardt raunt: Jeder spürte, dass die Diskussion der letzten Monate und Tage im Kontext großer geschichtlicher Vorgänge stand und nur so ihren tieferen Sinn erfuhr. In den folgenden Jahren gab es für die Transatlantiker keine fundamentalen Terrain-Gewinne. Sie waren ja schon in der Regierung vertreten. Und der Kanzlerwechsel vom November 1982 geschah diesmal nicht, weil der Regierungschef in einem Loyalitätskonflikt zwischen Transatlantikern und der Verantwortung gegenüber dem eigenen Heimatland zerrissen wurde. Helmut Schmidt wollte den sogenannten NATO-Doppelbeschluss, also die Installierung neuer US-Raketen in Deutschland, um jeden Preis umgesetzt wissen. Schmidt musste gehen, weil er seine eigene Partei, die SPD, nicht geschlossen hinter den Doppelbeschluss bringen konnte. Doch neue Besen kehren gut. dass Bundeskanzler Dr. Kohl am Ende den NATO-Doppelbeschluss durchsetzte und gegen alle Widerstände der Öffentlichkeit, der Medien und der organisierten Politik Führungs- und Durchsetzungskraft bewies, wurde später als sein historisch wohl größter Erfolg auf dem Weg zum Fall der Berliner Mauer gewürdigt. Da haben wir wieder das klassische Motiv amerikanischer Governance. Weise Eliten müssen große Entscheidungen gegen den Willen der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen. Das ist wahre Stärke, wahre Mannhaftigkeit. Währenddessen bilden die Transatlantiker immer neue Nachwuchspolitiker aus, für die der American Way of Life die einzig mögliche und denkbare Lebensweise ist. In den Institutionen sitzen nun immer öfter bereits Transatlantiker, die die jungen Fohlen zu protegieren wissen. Stück für Stück werden immer neue Positionen im Staatsapparat erobert. Die erste Loyalität gehört den transatlantischen Seilschaften und nicht der demokratischen Öffentlichkeit. Wer ab jetzt in Deutschland was werden will, sollte am besten an amerikanischen Universitäten studiert haben, stellt Joseph Nye fest. Die kulturellen Ideen, die in den Köpfen jener halben Million ausländischer Studenten verankert werden, die jedes Jahr an amerikanischen Universitäten studieren oder die asiatische Unternehmer nach ihrem Erfolg in Silicon Valley mit nach Hause nehmen, bleiben auf die Machteliten ihrer Länder nicht ohne Einfluss. Für die USA sind ihre ausländischen Studenten ein überaus lohnendes Potenzial, meint auch Brzezinski. Wobei viele der Fähigsten nie in ihr Heimatland zurückkehren. Studienabsolventen von amerikanischen Universitäten sind in fast allen Regierungen auf jedem Kontinent zu finden. Und noch einmal Brzezinski. Die Rekrutierung fällt umso leichter, je weniger noch ein großer Unterschied in Kleidung, Essgewohnheiten oder musikalischen Vorlieben zwischen deutschen und amerikanischen Jugendlichen besteht, wie das in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts immer mehr der Fall wurde. Das amerikanische Globalsystem betont die Technik der Kooptation, wie im Fall der besiegten Rivalen Deutschland, Japan und zuletzt sogar Russland, erheblich stärker als die vorangegangenen imperialen Systeme. Es stützt sich auch in hohem Maß auf die indirekte Ausübung von Einfluss auf abhängige ausländische Eliten, während es großen Nutzen aus der Ausstrahlung seiner demokratischen Grundsätze und Institutionen zieht. All das wird noch verstärkt durch die massive, aber kaum wahrgenommene Wirkung der amerikanischen Kontrolle über weltweite Kommunikationskanäle, populäre Unterhaltungsindustrie und Massenkultur, sowie durch die potenziell sehr spürbare Schlagkraft amerikanischer technologischer Effizienz und globaler militärischer Reichweite. Beharrlich, unterstützt mit gewaltigen Geldmitteln, vergrößern die Transatlantiker ihren Einfluss. Der nächste große Dammbruch, der dann den Weg bereitet zu exponentiellen Machtgewinnen für die marktradikale transatlantische Allianz, vollzieht sich mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Machtblocks. Doch davon im nächsten Kapitel mehr. Deutschland fest in transatlantischer und marktradikaler Hand? Es ist uns egal, wer regiert. Günther Thielen, ehemaliger Vorsitzender der Bertelsmann Stiftung. Der Mauerfall vom November 1989 war zugleich ein Dammbruch. Politisch, sozial, wirtschaftlich, moralisch, ethisch. Kein Stein blieb mehr auf dem anderen. Nicht nur bei der graffiti-beschmierten Zonengrenzenmauer. Das war die Stunde einer neuen Kaste. Nämlich der Kaste der Unternehmensberater und Privatisierungsgewinner. Und der Mauerfall traf die Bürger in Ost und West gleichermaßen überraschend, in der Art eines Schocks. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl setzte sich mit dem Führer der Sowjetunion Michail Gorbatschow zusammen. Gorbatschow brauchte Geld. Viel Geld. Wie er Kohl unmissverständlich deutlich machte, war die Sowjetunion pleite. Die Preise für Gas und Rohöl, nach wie vor die wichtigste Exportannahme des Sowjetreichs, war weltweit in den Keller gerutscht. Der Afghanistan-Krieg, in den Zbigniew Brzezinski Gorbatschows Amtsvorgänger Brezhnev gelockt hatte, war zu einem Fass ohne Boden geworden. Das Reaktorunglück von Tschernobyl verbrannte unglaubliche Summen. Und schließlich belief sich der volkswirtschaftliche Schaden durch die weit verbreitete Trunksucht im Arbeiter- und Bauernparadies jährlich schätzungsweise auf 10 Milliarden Dollar. Gorbatschow ließ durchblicken, er könne sich von der DDR trennen, wenn Kohl und die deutschen Banken der siechen Sowjetunion mit einer größeren Geldsumme aushelfen würden. Die Amerikaner waren den Sowjets diesmal nämlich nicht, wie so viele Male zuvor, zu Hilfe geeilt mit Geld und Management-Know-how. Ganz offensichtlich brauchten die US-Oligarchen die Sowjetunion nicht länger. sondern wollten die Bodenschätze des Sowjetreichs jetzt lieber in eigener Regie ausbeuten. Kohl und die deutschen Banken halfen dem klammen Gorbatschow. Und die DDR ging nun in den Besitz der westlichen Geldgeber über. Die Ostdeutschen durften einen kurzen Sommer der Anarchie feiern, bevor sich die Westluxuswagen frech auf die Fußgängerzonen des Alexanderplatzes stellten, womit auch dem letzten DDR-Bürger deutlich gemacht wurde, wer ab jetzt Herr im Hause ist. Doch noch heute gibt es Mitmenschen in der ehemaligen DDR, die glauben, sie hätten durch den Druck der Straße die SED-Nomenklatura verjagt. Dabei stand das Volksvermögen der DDR schon lange auf dem Speiseplan westlicher Konjunkturritter. Während man nun durch die einschlägigen Medien Wessis gegen Ossis hetzte und zudem die Bürger der Ex-DDR gegeneinander ausspielte und verunsicherte durch den Pauschalverdacht, Stasi-Spitzel gewesen zu sein, konnten die Westdeutschen und die amerikanischen Spekulanten ungestört das Vermögen des nach der Schweiz zweitgrößten Genossenschaftsstaates Europas filetieren. Dabei war natürlich auch unerlässlich, das in der DDR vom Volk angehäufte Vermögen für schrottreif zu erklären und sich in die Pose des selbstlosen Retters von eigentlich nicht zu rettenden Sachwerten zu schmeißen. Die neuen Eroberer aus dem Westen hatten meistens noch weniger Ahnung von den Eigenheiten der ostdeutschen Regionen als die verschüchterten, bettelarmen sowjetischen Besatzungssoldaten aus Kirgisien. Aber dafür wussten sie alles besser und führten sich auf wie sturzbesoffene Gutsherren. Junge Milchbuben, gerade fertig mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre, spielten im wilden Osten Unternehmensberater, ausstaffiert mit astronomischen Stundenlöhnen. Die neuen Stars der lukrativen Privatisierung volkseigener Betriebe kamen von McKinsey, KPMG oder Treuarbeit. Alleine im Jahre 1992 mussten die Steuerzahler 450 Millionen D-Mark West für diese Beratungen der Treuhand ausgeben. Die Treuhand. Ursprünglich sollte jene Behörde den Ostbetrieben helfen, sanft im neuen kapitalistischen Umfeld zu landen, wobei viele Kombinate ohne weiteres öffentlich-rechtliche Betriebe hätten bleiben können. Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder, den wir schon als Rivalen von Otto Wolf von Amerongen kennen, war solchen Ideen nicht abgeneigt. Damit machte er sich nicht gerade beliebt in der deutschen und amerikanischen Finanzwelt. Nach seiner Ermordung durch professionelle Killer, die bis heute nicht identifiziert worden sind, trat die marktradikale Politikerin Birgit Breul, die teutonische Entsprechung von Maggie Thatcher, an die Spitze der Treuhand. Und es folgte eine Serie von Firmenliquidationen und Privatisierungen, wie sie auf dem europäischen Kontinent bislang ohne Beispiel war. Dabei wickelte man auch viele kerngesunde Betriebe ab, die westlichen Konkurrenten schlicht im Wege standen. Steuerzahler in Ost und West wurden gleichermaßen gemolken. Westliche Banken kauften Ostbanken. Da gab es eine Besonderheit im DDR-System, die man sich schlau zunutze machte. Auch die DDR zahlte nämlich Subventionen an Unternehmen. Diese Subventionen wurden über DDR-Banken als Kredite an die Kombinate überwiesen. Es war aber nicht daran gedacht, dass die Kombinate das Geld jemals zurückbezahlen sollten. Diese Beträge standen aber als Kredite in den Büchern. Nun stellten sich Westbanken und Westbehörden einfach doof und taten so, als handelte es sich um Kredite, die zurückgezahlt werden müssten. Westbanken kauften Ostbanken, nur um über den extra eingerichteten bundeseigenen Erblastentilgungsfonds diese angeblichen Altschulden aus Steuermitteln ausgezahlt zu bekommen. Der Journalist Lorenz Marold beschrieb im Berliner Tagesspiegel diesen Betrug wie folgt. Dass die DDR-Zuweisungen in marktwirtschaftliche Schulden umgewandelt wurden, hat nicht nur die westdeutschen Banken zu Einheitsgewinnern gemacht, sondern auch große Teile der ostdeutschen Wirtschaft in Abhängigkeit gebracht. Mindestens das. Für viele betroffene Unternehmen, die sich plötzlich mit astronomischen Rückzahlungsforderungen und rasant steigenden Zinsbelastungen konfrontiert sahen, bedeutete es den Ruin. Sie verfügten wegen der Zwangsabführung ihrer Gewinne über keinerlei Rücklagen, wurden von der Treuhand als nicht sanierungsfähig eingestuft und abgewickelt. Der Fall wurde vor das höchste bundesdeutsche Gericht gebracht, dessen Urteil: Es gebe hier einen legitimen Ermessensspielraum für die Bundesregierung, was ein Kredit zu DDR-Zeiten gewesen sein könnte. Thema Ende. Entweder waren die Richter ziemlich weltfremd, oder sie wollten aus uns nicht bekannten Gründen den für jeden vernünftigen Menschen offenkundigen Sachverhalt nicht sehen. Kurzum, die deutschen Steuerzahler in Ost und West mussten schätzungsweise 200 Milliarden D-Mark auf diese Weise den westdeutschen Banken schenken. Diese Geldumleitung wurde politisch bewerkstelligt von Theo Weigels Staatssekretär im Finanzministerium. Der hieß damals Horst Köhler und stieg später zu einem unserer kurzlebigen Bundespräsidenten auf. Der deutsche Staat war damals noch regenerationsfähig, sodass solche Aderlässe verkraftet werden konnten. Die Regierung Kohl hielt sich noch an Rezepte des Ökonomen Keynes. Der Staat investierte mächtig in die Infrastruktur im Osten, was die Wirtschaft belebte, sodass auch wieder mächtig Steuern in die Bundeskasse zurückflossen. Den Aufbau Ost bezahlte Kohl unter anderem aus den Geldtöpfen der Sozialkassen, was diese anfällig machte für Privatisierungsattacken. Wesentlich schlechter als den Menschen in den neuen Bundesländern erging es allerdings den Bewohnern anderer Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Dort brach die Wirtschaft zunächst vollkommen zusammen, was im äußersten Fall zu existenziellen Nöten wie Hunger und Obdachlosigkeit führte. Diese Menschen standen noch mehr unter Schock als die Ostdeutschen. In diesen völlig wehrlosen Ländern tobten sich die marktradikalen Zerstörer aus Amerika ungehindert aus. Der uns schon bekannte German Marshall Fund of the US bildete marktradikale Kader aus den jeweiligen Ländern aus. Diese machten ihre Länder mit dem Eifer von Konvertiten zu turbokapitalistischen Modellländern nach dem Vorbild von Chile. Damit hatte sich die Umgebung Deutschlands äußerst nachteilig verändert. Das neue Europa des turbokapitalistischen Ostens übte mit Unterstützung der USA auf das alte Europa massiven Druck aus, nun auch mit dem Sozialabbau zu beginnen. Eigentlich wären die Verhältnisse jener Jahre ja eine prima Gelegenheit für die Linken und Alternativen in Deutschland gewesen, daraus politisches Kapital zu schlagen. Aber nichts dergleichen geschah. Dass die PDS, die gerade eben noch als SED einen kompletten Genossenschaftsstaat politisch an die Wand gefahren hatte, eher froh war, nicht weiter geschröpft zu werden, ist nachvollziehbar. Dort hieß die Devise eher Kopf einziehen und abwarten, bis der Orkan vorbei ist. Und die Grünen waren zum großen Teil aus linken Milieus gekommen. Das Ende des Staatssozialismus kam ihnen sicher nicht ganz ungelegen. Denn aus den rebellischen Studenten mit 600 Mark BAföG waren mittlerweile wohlhabende Bürger geworden. Warum sollte man noch mit dem System hadern? Die grüne Klientel verdient irgendwann im Schnitt mehr Geld als die Klientel der FDP. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Oder wer an der Krippe sitzt, der frisst. Die jungen Grünen vertreten heute statt ökosozialistischer Auffassungen eher die Position des Libertarismus, einer Art von Anarchokapitalismus. Eine in den USA weit verbreitete Weltanschauung vom angeblich freien Menschen, der in einer Gesellschaft ohne Staat lebt. Jeder ist für sich selber verantwortlich und sorgt komplett auf eigene Rechnung für seine Daseinsfürsorge. Es gibt dann so gut wie keine Verbote mehr. Hier treffen sich marktradikale und libertäre Strömungen. Schon Milton Friedman hatte sich für die vollständige Legalisierung aller Drogen eingesetzt. Rauchen, trinken, riskant Autofahren. Jeder soll das im entfesselten Marktkapitalismus frei für sich entscheiden können. Im grünen Lager fand man denn auch niemanden, der in den Jahren nach der Wiedervereinigung die Kultur der Dreiteilung unserer Wirtschaft in genossenschaftliche, öffentlich-rechtliche und private Sektoren verteidigt hätte. Die kleinbürgerlich sozialisierten Grünen hatten für die Gummibaumkultur der Arbeiterbewegung nur ein überhebliches Lächeln übrig. Dies sind die weltanschaulichen Grundlagen, die ein bisschen erklären könnten, warum ausgerechnet die Grünen heute so eifrig wie kein anderes politisches Milieu die transatlantischen und marktradikalen Netzwerke frequentieren. Bertelsmann, die Kraft der zwei Herzen. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts drängte sich eine Stiftung immer mehr in den Vordergrund, die alle bisherigen Stiftungen an Größe und Bedeutung weit übertreffen sollte. Die Bertelsmann-Stiftung aus dem westfälischen Städtchen Gütersloh. Die Stiftung kommt amerikanischer als die Amerikaner daher. Reinhard Mohn hatte den Bertelsmann-Buchring zu einem der größten Medienkonzerne der Welt aufgebaut, der seit 1986 auch mit 40% am Fernsehsender RTL beteiligt ist. 1977 gründete Mohn die Bertelsmann-Stiftung. Die dümpelte aber zunächst herum, bis Reinhard Mohn sich 1991 aus der Konzernleitung zurückzog, dafür aber Chef der Stiftung wurde und diese zu einem mächtigen Kampforgan des Marktradikalismus herausputzte. Mohn war der Ansicht, dass die Politiker allesamt unfähige Pfeifen sind und dass man den Staat genauso führen muss, wie man einen Wirtschaftsbetrieb führt. Am liebsten hätte er in Bonn gleich selber das Steuer übernommen. Die Stiftung verfügt heute über ein Vermögen von 619 Millionen Euro Buchwert. Der tatsächliche Wert wird mit einigen Milliarden Euro geschätzt und gibt 351 Mitarbeitern Lohn und Brot. Pro Jahr kann die Bertelsmann Stiftung rund 60 Millionen Euro ausschütten und sie hat seit ihrer Gründung bereits etwa 1 Milliarde Euro in die marktradikale Umwandlung unserer Gesellschaft investiert. Die Stifter geben kein Fördergeld für externe Projekte, sondern führen mit dem Geld komplett eigene Projekte durch. Was Kritiker besorgt, ist die Tatsache, dass der Medienkonzern Bertelsmann und die Bertelsmann Stiftung eine große Nähe zueinander aufweisen. So besitzt die Stiftung 77,6% Anteile am Medienkonzern. Familie Mohn besitzt noch einmal 19,1% am Konzern. Das bedeutet für die Mohn-Sippe Steuerersparnisse und einen Zusammenhalt des Vermögens auch nach dem Tod von Reinhard Mohn hinaus. Was aber schwerer wiegt, ist der von Kritikern vorgebrachte Sachverhalt, dass Aktivitäten der Stiftung ein vorteilhaftes Umfeld für das operative Geschäft des Konzerns schaffen könnten. Und der Medienkonzern kann wiederum die Weltsicht und die Projekte der Stiftung propagandistisch in einer Durchschlagskraft nach vorne bringen, wie es in Deutschland bislang ohne Beispiel ist. Denn die Stiftung macht mittlerweile Politik und hat in manchen Bereichen die gewählten Politiker zu Statisten verkommen lassen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen beispielsweise gestaltet die Bertelsmann Stiftung die Schulpolitik. Schule und Co. hieß ein Projekt. Schulen werden als selbstständige Wirtschaftsunternehmen geführt. An diesem Bertelsmann-Projekt nahmen 1997 insgesamt 90 Schulen teil. Vorausgegangen war die Arbeit einer Reformkommission. Zukunft der Bildung, Schule der Zukunft. Unter Vorsitz des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau, SPD. Und als einfachem, aber dominanten Mitglied Reinhard Mohn. Auf Schule und Co. folgte das erweiterte Projekt Selbstständige Schulen, an dem nun bereits 278 Schulen mitmachten. Das Befremdliche ist, dass die damalige Lehrergewerkschaft GEW auch begeistert mitmachte bei diesem marktradikalen Experiment. Und wo sonst jede neue Lehrerplanstelle erst nach mühseligsten politischen Kämpfen durchgesetzt werden konnte, stellte die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen plötzlich 200 neue Planstellen für dieses Bertelsmann-Experiment zur Verfügung. Statt Zensuren gab es jetzt Kennziffern. Statt Schulabgängern gab es Output. Statt demokratisch gewähltem Personalrat eine Personalkommission mit gestutzten Mitspracherechten. Nicht nur den Lehrern wurde schwindelig, wenn sie die Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung für die auf Kennziffern gestützte Evaluation durchzuführen hatten. Wo geht es hier, bitteschön, zum Schüler? Entschuldigung, ich meinte zum pädagogischen Output. Im Hochschulbereich ist die Gütersloher Stiftung mit dem Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, gut aufgestellt. Mit der öffentlichen Hochschulrektorenkonferenz zusammen hat die CHE den Weg bereitet für eine Kommerzialisierung und Privatisierung der Unis. Wichtige Voraussetzung für den Weg an die Börse ist die Einführung der Studiengebühr zur Kapitalbildung an deutschen Hochschulen. Eine Praxis, die in England und den USA gang und gäbe ist und die Millionen junger Menschen mit einem schweren Buckel von Schulden in die Berufstätigkeit entlässt. Gottlob ist die Studiengebühr in einigen Bundesländern wie Hessen aufgrund der breiten Proteste in der Bevölkerung wieder abgeschafft worden. Doch der Weg zur Kommerzialisierung von Bildung geht weiter. Denn die Bertelsmann Stiftung führt zusammen mit der Zeitschrift Stern aus dem eigenen Medienkonzern ein sogenanntes Hochschulranking durch. Eine Art Bundesliga-Tabelle der angeblich besten Unis in Deutschland. In Zeiten, wo Universitäten immer weniger öffentliche Gelder bekommen und immer mehr Drittmittel aus der Wirtschaft einwerben müssen, können solche Platzierungen über Leben und Tod einer Hochschule entscheiden. Das heißt, die Unis sind einem knallharten Anpassungsdruck ausgesetzt, um für Gelder der Wirtschaft attraktiv zu sein. Geforscht und gelehrt wird nicht mehr in Dienste der Allgemeinheit, sondern für die speziellen Privatinteressen finanziell potenter Kreise. Wir können gar nicht erschöpfend alle Bereiche aufzählen, in denen die Krake Bertelsmann ihre Fangarme ausgebreitet hat. Im Gesundheitswesen ist das Zentrum für Krankenhausmanagement, kurz CKM zu nennen, das die Privatisierung von Krankenhäusern begleitet. So beispielsweise die Zusammenfassung der Universitätskliniken von Marburg und Gießen um sie auf den Verkauf an den Konzern Rhön-Klinikum vorzubereiten. Das CKM macht sich Sorgen, wer morgen noch unsere Sozial- und Gesundheitsleistungen bezahlen soll, um als Ausweg aus der wahrgenommenen Krise die privaten Versicherer ins Gespräch zu bringen. Das lohnt sich, wie wir schon an anderer Stelle erörtert haben. Es gilt, 90% des deutschen Marktes den öffentlichen Trägern zu entreißen und den privaten Anbietern zuzuführen. Bereits 1992 hatte sich Reinhard Mohn bemüht, seine Stiftung in die transatlantischen Netzwerke einzubringen. Mohn lud Größen des transatlantischen Wanderzirkus wie Henry Kissinger, Carl Bildt, Václav Klaus oder Jacques Delors standesgemäß ins Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg bei Bonn ein. Als Türöffner hatte Mohn die früheren Kohl-Berater Horst Teltschik sowie den Politologen Werner Weidenfeld unter Vertrag nehmen können. Anlässlich des 75. Geburtstages des großen Vorsitzenden Reinhard Mohn fand 1996 ein Gipfeltreffen gleichgesinnter Stiftungen statt. In diesem Treffen dokumentierte sich bereits die enorm angewachsene Bedeutung privater Stiftungen. Die Stifter strotzten vor Selbstbewusstsein. In einer Zeit, in der die staatliche Tätigkeit zum Lösen sich zuspitzender gesellschaftlicher Probleme wegen sozialer Blockierungen nachlässt, können und müssen operative Stiftungen als konzentrierte Form bürgergesellschaftlichen Engagements unparteiische und sachgerechte Lösungskonzepte erarbeiten und sie in ausgewählten gesellschaftlichen Problemfeldern verwirklichen. Das verräterische Wort wegen sozialer Blockierungen bedeutet, der Staat kommt nicht weiter, weil ihm soziale Kräfte wie die Gewerkschaften und Sozialverbände im Weg stehen. Die Ansage ist eindeutig. Stiftungen müssen den Sozialabbau in die Hand nehmen, weil auch die Regierung Kohl zögert, Segmente ihrer Wählerklientel durch soziale Kälte zu verprellen. Da müssen eben Institutionen her, die nicht dem Souverän der Demokratie, dem Volk, verpflichtet sind. Und da ist ein Instrument wie das Bertelsmann-Konglomerat aus Medienkonzern und Stiftung mittlerweile stark genug, um diese Schergenarbeit zu leisten. Und wenn man den Kanzler noch nicht für sich einspannen kann, Bundespräsident Herzog lässt sich willig einspannen für die Bertelsmänner. In Herzogs Amtssitz in der Villa Hammerschmidt sitzt schon der Angestellte der Bertelsmann-Stiftung, Michael Jochum. Mit eigenem Schreibtisch im Präsidentenpalais. Angeblich soll er aus nächster Nähe für ein Buch über Roman Herzog recherchieren. Dafür braucht der Bertelsmann Jochum 4 Jahre. Herauskommt aber nur eine schmale Broschüre über Bundespräsidenten im Allgemeinen. Hat Jochum in dieser langen Zeit den Bundespräsidenten mit den Ideen des großen Vorsitzenden Reinhard Mohn geimpft, wie Thomas Schuler vermutet? Jedenfalls gibt Bundespräsident Herzog den Startschuss für die von Bertelsmann und gleichgesinnten Stiftungen konzipierte Umwandlung der Bundesrepublik im April 1997 standesgemäß im Berliner Adlon-Hotel mit seiner berühmten Ruckrede. Und Herzog redet, als wär's ein Stück von Bertelsmann. Da ist die Rede von Pessimismus und Zukunftsangst in Deutschland, während um uns herum die Amerikaner und die Ostasiaten lachend die neue Welt aufbauen. Überall in Deutschland bürokratische Hemmnisse, überall in Deutschland Interessensgruppen, die notwendige Neuerungen blockieren. Lange bleibt das Staatsoberhaupt unverbindlich allgemein, um dann doch zur Sache zu kommen. Die Arbeit muss flexibilisiert werden. Keine zu wilden Lohnabschlüsse, staatliche Aufstockung von niedrigen Löhnen. Die geballte Kraft der zwei Herzen schlägt zu. In allen Bertelsmann-Medien wird groß und voller Lob über die Mediationen des Präsidenten berichtet. Sogar Anzeigenseiten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werden angekauft, in denen die Bertelsmann-Stiftung als scheinbar unbeteiligter Zeitzeuge dem Staatsoberhaupt applaudiert. Und da läuft sich auch schon ein untersetzter Niedersachse warm für das Kanzleramt. Gerhard Schröder. Der ehemalige Stamokap-Jungsozialist ist der Favorit der SPD für den anstehenden Wahlkampf im Jahr 1998. Auch Schröder spricht nun vom Umsetzungsstau und ist ganz zuversichtlich, dass er als Sozialdemokrat schaffen kann, was die Konservativen nicht können. Es mangelt an der Fähigkeit der Eliten, das als richtige Erkannte durchzukämpfen, sich notfalls dafür verprügeln zu lassen. Leadership nennt man das in Amerika. Also zu 100% das schon sattsam bekannte uralte Mantra der Transatlantiker. Die SPD-Wähler überhören diese klare Drohung Schröders, mit ihm aus dem Regen geradewegs in die Traufe zu fallen. Hauptsache, Kohl ist weg. An Mut, sich für unpopuläre Maßnahmen verprügeln zu lassen, fehlt es dem rot-grünen Gespann Schröder-Fischer nun wirklich nicht. Sie beweisen ihr Leadership, indem sie deutsche Soldaten zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs in richtige Kriegshandlungen schicken. Da weitermachen, wo Hitler aufhören musste. Bei der Bombardierung Belgrad. Es hagelt Prügel, in Form von nicht enden wollenden Wahlniederlagen. Aber Schröder verlangt immer noch nach mehr Prügeln. Nachdem ihm die Wähler bei der Bundestagswahl 2002 überraschend eine zweite Chance gegeben haben, trumpft Schröder mit dem Reformwerk der Agenda 2010, made by Bertelsmann, richtig auf. Die mittlerweile durchgesetzten Agenda-Vorschläge stellen eine perfekte Umsetzung von Forderungen und Vorschlägen der Bertelsmann-Stiftung dar. In der Regierung wechseln Bertelsmänner munter zwischen Stiftung und Ministerien hin und her. Die Bertelsmann-Stiftung hatte schon 1999 einen Langzeit-Workshop eingerichtet, um Empfehlungen für ein Bündnis für Arbeit zu formulieren. Das Stiftungsmitglied mit dem vielversprechenden Namen Stefan Profit wechselt von diesem Workshop irgendwann in den Stab von Arbeitsminister Walter Riester. Die Drehtür zwischen Regierung und Stiftung ist gut geölt und in vollem Schwung, urteilt Bertelsmann-Beobachter Thomas Schuler. Bertelsmann als Königsmacher für Rot-Grün. Die Bertelsmann-Stiftung hatte nie irgendwelche Berührungsängste gegenüber Grünen, Linken oder Gewerkschaftlern. Geschickt wissen die Bertelsmänner Walter Riester und Peter Harz von der IG Metall für ihre Ziele einzuspannen und sie nicht mit markigen Kapitalistensprüchen zu verprellen. Geschmeidig ist die Bertelsmann-Sprache und versteht es, linke Begriffe wie Nachhaltigkeit mit neuen marktradikalen Inhalten zu füllen. Die Lehrergewerkschaft ködern sie mit neuen Lehrerplanstellen. Als Grüne und SPD 1998 die erste rot-grüne Koalition auf Bundesebene bilden und so 16 Jahre unter König Kohl beenden wollen, schlägt wieder die Kraft der zwei Herzen. Der Medienkonzern Bertelsmann propagiert das Gespann Schröder und Fischer auf Hochglanz als regierungstauglich. Die Stiftung steht bereit mit den entsprechenden Konzepten, die SPD und Grüne nur noch umsetzen müssen. Synergie heißt das auf Neudeutsch. Zusammenlegung von Arbeitsamt und Sozialamt. Fördern und fordern. Aufstockung von Niedriglöhnen aus den Töpfen der Solidargemeinschaft. Neue Definition von Zumutbarkeit von Arbeitsangeboten an Jobsucher. Flexibilität. Wenn ein Schlosser in Ostfriesland keine Arbeit mehr findet, muss er halt nach Baden-Württemberg ziehen. Vom Benchmarking Deutschland, Empfehlungen einer von Bertelsmann inspirierten Arbeitsgruppe, zu offizieller Regierungspolitik ist es nur ein Katzensprung. Hier lebt sich wieder die amerikanische Rankingsucht aus. Auf Deutschland wird Druck ausgeübt, weil aufgrund von Vergleichsmaßstäben, die die Bertelsmann-Stiftung aus Unternehmersicht vorgibt, Deutschland im internationalen Vergleich schlecht dastünde. Auch die Gewerkschaftler und die Grünen kommen nicht auf die Idee, sich dem Ranking mit seinen fragwürdigen Vorgaben zu verweigern und stattdessen Kriterien wie soziale Gerechtigkeit oder Vorrang der persönlichen Lebensentfaltung gegenüber dem Profitprinzip zu verteidigen und auszubauen. Festzuhalten bleibt, ein sozialdemokratischer Kanzler und ein grüner Vizekanzler haben bessere Möglichkeiten, ihrer Wählerschaft die marktradikalen bitteren Pillen zu verkaufen als CDU und FDP. Kohl schreckte immer vor dem Widerstand der Gewerkschaften zurück. CDU-Arbeitsminister und IG Metall-Mitglied Norbert Blüm verteidigte beispielsweise immer das Umlageprinzip in der gesetzlichen Altersversorgung. Rot-Grün konnte ihrer irritierten Klientel zumindest für einige Jahre Zumutungen verkaufen, an die sich die Schwarz-Gelben in jenen Jahren noch nicht herantrauten. Ohne die Vorarbeiten von Schröder und Fischer wären die heutigen Übergriffe auf unser Sozialsystem unter Merkel, Rössler und Nahles nicht denkbar. Der Staat ist als Gestalter der Gesellschaft noch weiter in den Hintergrund getreten. Längst sind Stiftungen, allen voran die Bertelsmann-Stiftung, an die Stelle des Staates und der öffentlich-rechtlichen Träger getreten. Sie beaufsichtigen mit seismischer Empfindlichkeit gesellschaftliche Entwicklungen an der gesellschaftlichen Basis und treten auf als die gütigen Großeltern, die die Kinder nach den Züchtigungen durch Vater Staat wieder streicheln und trösten. Wobei sie klugerweise für sich behalten, dass sie die Eltern zu ihrer harten Haltung gedrängt haben. Es geht locker und entspannt zu. Es wird viel gelacht und gescherzt bei den Bertelsmann-Kongressen, zu denen gebeutelte Sozialarbeiter, Kommunalpolitiker, Lehrer, Therapeuten und Betroffene pilgern, um unter den Fittichen der Mohn-Sekte Trost und Rat zu finden. Da treffen sich beispielsweise alle 2 Jahre Menschen aus den sozialen Kampfgebieten im Bertelsmann-Kommunalkongress. 2010 ging es um Kinder und Jugendliche, Zukunft mit Perspektive. Es wird auf die Dauer ganz schön teuer, wenn so viele Jugendliche keinen Schulabschluss haben und dann dummes Zeug anstellen. Also müssen die Kommunen nach neuen Wegen der Jugendförderung Ausschau halten. Und der damalige Kieler Oberbürgermeister Thorsten Albig war auch beim Kommunalkongress und versprach, man müsse dann halt mal wieder, und hier verzog er gequält die Gesichtsmuskeln, die Banken anpumpen, um Geld für schwierige Jugendliche locker zu machen. Praktiker vor Ort diskutieren unter der professionellen Moderation von festangestellten Bertelsmännern und Frauen in Kleingruppen, um dann im Plenum Ergebnisse und Anregungen zu formulieren. In anderen Kommunalkongressen dürfen Schüler selber über den Schuletat bestimmen. Alles wunderbar, keine Frage. Die Teilnehmer freuen sich wie die Schneekönige, dass ihnen mal jemand zuhört und ihre Vorschläge ernst genommen werden, was im Berufsalltag selten der Fall ist. Die geduldigen Bertelsmann-Moderatorinnen schreiben fleißig mit. Und so wird die Informationssammlung für die Krake Bertelsmann immer dichter, immer flächendeckender. Es ist fast wie beim Wetterdienst. Je feiner das Netz von Beobachtungswaben gesponnen wird, umso besser werden die Voraussagen, wenn soziale Gewitter und politische Regengüsse zu erwarten sind. Um sich als privatisierter Sozialtechniker entsprechend vorzubereiten und dann schon, bevor die Menschen draußen im Lande begriffen haben, dass sich soziale Entladungen ankündigen, bereits die entsprechenden Gegenrezepte zur Hand zu haben. Bertelsmann hält unzählige solcher sozialer Wetterstationen bereit. Bürgerforum in Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidenten und der Heinz-Nixdorf-Stiftung. Aus Amerika frisch im Angebot 21st Century Town Meeting. Appreciate Inquiry. Bürgerhaushalt, Bürgerpanel, Bürgerrat, Deliberate Polling. Oder European Citizens Consultation. Aufwendig finanzierte Prothesen für basisdemokratische Artikulationen der Bürger und gleichzeitig Instrumente zur Informationsgewinnung über die Menschen draußen im Lande. Das Netz privat finanzierter Einrichtungen im Sozialbereich hat längst öffentlich betriebene Institutionen weit in den Schatten gestellt. Stiftungen und privatisierte Krankenhäuser oder Universitäten ergänzen sich mehr oder minder perfekt. Damit wird Deutschland immer mehr den Verhältnissen in den USA, wie sie im 3. Kapitel dieses Buches beschrieben wurden, angeglichen. Während Finanzierungsquellen des Staates und öffentlicher Träger immer weiter ausgehungert werden, platzt die private Wohlfahrt vor Gesundheit aus allen Nähten. Deutschland leidet an der Stifteritis. Stiftungen sind in den letzten 3 Jahrzehnten aus dem Boden geschossen wie Pilze. Im Jahre 2001 gab es schon 10.503 Stiftungen in Deutschland. 2013 hat sich der Bestand verdoppelt auf 20.150 Stiftungen. Allein im Jahre 2007 wurden 1.134 neue Stiftungen eingetragen. Dass überschüssiges Geld von verdienenden Privatleuten überhaupt wieder in die Gesellschaft über Stiftungen zurückgeführt wird, ist natürlich noch allemal besser, als wenn die Reichen und Vermögenden damit einfach in Steueroasen verschwinden würden. Es handelt sich jedoch bei den Stiftungsvermögen zum großen Teil um Mittel, die von der Steuer befreit sind. Der Staat, die öffentlich-rechtlichen Träger und zum Beispiel auch die Vereine, die vom Staat Zuschüsse bekommen, sehen von diesem Geld gar nichts. Anstatt die demokratisch legitimierte Gemeinschaft gemeinsam und transparent entscheiden zu lassen, wie die Mittel eingesetzt werden sollen, entscheiden reiche Privatpersonen, wie dereinst die Kurfürsten, nach eigenem Gusto, wo die Mittel hinkommen. Die Zuteilung der Geldmittel nach Erkenntnissen unabhängiger demokratischer Gremien ist so nicht möglich. Geht vielleicht ein Milliardär verkleidet durch einen Bahnhofstunnel und erblickt dort einen Blinden, dem auch noch ein Arm amputiert wurde, dann wird er vielleicht eine Stiftung zur Förderung von blinden Einarmigen gründen, um seinem wahrgenommenen Horror Linderung zu verschaffen. Die vielbesungene Synergie der gesellschaftlichen Mittel und Kräfte wird sich im neofeudalen Bakschisch-System nicht mehr herstellen lassen. Jawohl, Bakschisch. Menschen, die in Not sind, haben die Würde des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf Unterstützung verdient und keine erniedrigenden Almosen. Dafür haben unsere Vorväter und Mütter hart gekämpft. Über wie viel Vermögen und über wie hohe Ausgaben verfügen Stiftungen in Deutschland? Das ist unmöglich zu sagen. Stiftungen sind nämlich nicht unbedingt gesetzlich verpflichtet, ihre Bilanzen zu veröffentlichen. Das Manager-Magazin schätzt das Gesamtvermögen deutscher Stiftungen auf 100 Milliarden Euro. Diese Schätzung dürfte zu niedrig angesetzt sein. Denn allein die Addition der Vermögenswerte der 15 größten Stiftungen, die Auskunft über ihre Bilanzen erteilt haben, ergibt eine Summe von über 32 Milliarden Euro. Bei den restlichen 20.135 Stiftungen, die aktuell in Deutschland existieren, dürfte aber noch eine gar nicht so geringe Summe zusammenkommen. Wie gesagt, es ist ja gut, dass von diesem Vermögen auch Wohltätigkeiten ausgeteilt werden. Denn der weit größere Teil des Privatvermögens, das dem Staat und damit der Solidargemeinschaft entzogen wird, geht durch legale und illegale Methoden der Steuervermeidung und Steuerflucht verloren. Die Vermögensteuer existiert zwar noch, wird aber seit 1997 nicht mehr erhoben. Kommunen kämpfen gegeneinander, indem sie die Gewerbesteuer immer noch weiter absenken, als dies die Nachbargemeinde schon tut. Und der britische Fiskalexperte Richard Murphy schätzt, dass jedes Jahr ungefähr 190 Milliarden Euro an den deutschen Finanzämtern vorbeiflüchten in sogenannte Steueroasen. Zum Vergleich: Der Bund hat im Jahr 2012 etwa 250 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Hätte also der Bund 440 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung und der Staat hätte obendrein zufriedene und fantasievolle Mitarbeiter, dann könnte der öffentliche Sektor viel schönere Füllhörner ausschütten als jetzt im kläglichen Hinterherhinken hinter den satten Stiftungen. Und wo liegen die Steueroasen? Nicht, wie man sich immer erträumt, an Palmenstränden in Vanuatu in der Südsee. Die Initiative Tax Justice Network stellt vielmehr klar, das System der Steuerflucht beruht nicht auf zwielichtigen namenlosen Banken mit Sitz in Inselparadiesen, sondern auf den größten internationalen im Private Banking tätigen Finanzinstituten sowie führenden Anwaltskanzleien und Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. All diese Unternehmen haben ihren Sitz nicht in Inselparadiesen, sondern in wichtigen Finanzmetropolen der entwickelten Volkswirtschaften, wie zum Beispiel New York, London, Genf, Frankfurt oder Singapur. Die Namen jener ehrenwerten Banken und Unternehmensberatungsfirmen sind vertreten in den Beiräten und Förderkreisen der einschlägigen Stiftungen und Netzwerke transatlantischer und marktradikaler Ausrichtung. Bürgerengagement als Holzbein des invaliden Sozialstaats. Als gemeinnützig anerkannte Stiftungen flankieren oftmals tatkräftig die Interessen der ihnen nahestehenden Geschäftsunternehmen. Stiftungen bereiten deren Pläne so auf, dass Medienkonzerne die Agenda unter das gemeine Volk streuen können. Konkretes Beispiel: Die Bertelsmann Stiftung propagiert schon seit langem die öffentlich-private Partnerschaft, ÖPP, oder Englisch Public-Private Partnership, PPP. Das heißt, Behörden geben Teile ihrer Arbeitsbereiche an private Dienstleistungsfirmen ab. Langfristig soll der Staat sich so gut wie vollständig aus dem operativen Bereich heraushalten und nur noch moderieren. Also die privatisierten Tätigkeiten koordinieren und überwachen. Und natürlich das Geld bereitstellen. Dazu heißt es in einem Arbeitspapier der Bertelsmann Stiftung: Ein schlanker, aber starker Staat setzt Rahmen, definiert Spielregeln und schafft Anreize. Er fördert die Freiheit und zieht die staatliche Eigenausführung nur subsidiär in Betracht. Subsidiär kann nur heißen, wenn die Ausführung einer Aufgabe zu unrentabel ist, dann soll das bitteschön der Staat selber machen. Ansonsten fördert der Staat die Freiheit, soziale Aufgaben profitabel zu gestalten. Nun ergibt es sich ganz passend, dass der Bertelsmann-Konzern gar nicht mehr so viel mit Büchern handelt. Goldbringer ist mittlerweile nämlich die konzerneigene Dienstleistungsfirma Arvato mit ihren 63.818 Mitarbeitern und einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Beide Zahlen für 2012. Und Arvato sieht in den kommunalen Verwaltungen ein riesiges Geschäftsfeld, an dem man auch gerne teilhaben möchte. Die schlichte Modellrechnung der Arvato-Strategen sieht so aus: In Deutschland sind 1,5 Millionen Mitarbeiter in Kommunalverwaltungen beschäftigt. Ein Mitarbeiter kostet im Jahr 70.000 Euro. Macht also für Deutschland 105 Milliarden Euro Personalkosten pro Jahr. Vom Arbeitsaufkommen der Verwaltung könnte Arvato etwa ein Fünftel der Aufgaben übernehmen. Durch Automatisierungen und Personalabbau könnte sich Arvato aus dem 20 Milliarden Etat einige profitable Kuchenstückchen abschneiden. Seit 2005 hat Arvato bereits im englischen Bezirk East Riding einen Teil der Verwaltungsaufgaben übernommen. Dann sollte ab 2007 durch einen Modellversuch in Würzburg der deutsche Kommunalsektor kommerziell erschlossen werden. Alle Politiker vor Ort wollten ganz mit der Zeit gehen und beteten das marktradikale Mantra vom schlanken Staat durch Personaleinsparungen rauf und runter. Heute ist der Katzenjammer groß. Denn der Versuch, eine Kommunalverwaltung wie eine automatisierte Profitmaschine zu betreiben, ist auf der ganzen Linie gescheitert. Jetzt darf die Solidargemeinschaft der Steuerzahler für Würzburg 535.000 Euro an die Bertelsmann-Tochter Arvato überweisen und muss nach einem außergerichtlichen Vergleich 815.000 Euro für den gescheiterten Versuch bezahlen. Insgesamt kostet das Abenteuer die Würzburger Bürger also 1,35 Millionen Euro. Sollten sich jedoch in Zukunft öffentliche Aufgaben automatisieren lassen, dann ist für Bertelsmann und andere marktradikale Stiftungen klar, ganz ohne Menschen kann man Kommunen auch nicht betreiben. Aber der Faktor Mensch soll bitteschön in Zukunft nichts kosten. Das neue Zauberwort heißt bürgerschaftliches Engagement oder auch Ehrenamt. Und dafür gibt es bereits seit 2002 eine öffentlich-private Partnerschaft. Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Gauck und der Koordination durch das Bundesministerium für Familie, Soziales, Frauen und Jugend sind hier Hunderte von öffentlichen Behörden, Sozialverbänden, Gewerkschaften oder auch Stiftungen vertreten. Neben der Bertelsmann-Stiftung ist auf diesem Gebiet auch die Körber-Stiftung mit ihrem Netzwerk Bürgergesellschaft, die Beweger, engagiert. Im Körperboot sitzt beispielsweise Tobias Chemnitzer in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. Ein grüner Politiker. Denn die Freiwilligenagenturen sind eine Domäne der Grünen. Die Körperstiftung will dem deutschen Bedenkenträgertum den amerikanischen Spirit der Eigeninitiative entgegensetzen. Aber auch Privatunternehmen wie der Ölmulti British Petrol oder die Deutsche Bank sind dabei. Man kann auf ein Potenzial von 23 Millionen Deutschen in Ehrenämtern zurückgreifen. Die traditionelle Hilfsbereitschaft der Deutschen wird leider immer öfter in Anspruch genommen, um den Sozialabbau ein bisschen abzufedern. Freiwillige betreiben unentgeltlich Schwimmbäder, jäten Unkraut auf Friedhöfen oder betreuen Büchereien, führen Gespräche mit Kranken und Sterbenden, umarmen und streicheln sie auch mal, weil die professionellen Pflegemitarbeiter derweil den ganzen Tag Berichte schreiben müssen. Selbst Mitarbeiter in Sozialberufen werden von Vorgesetzten aufgefordert, in ihrer knappen Freizeit auch noch ehrenamtlich zu arbeiten. Dass auf diese Weise massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden, wird von der gut geschmierten Öffentlichkeitsarbeit der Stiftungen geflissentlich verschwiegen. Es besteht die Gefahr, dass die ehrenamtliche Arbeit langfristig Schaden nimmt. Engagement ist eine Ressource, ohne die es keine Demokratie gibt. Aber diese Ressource ist in Gefahr, weil sie als Lückenbüßerin für eine verfehlte Politik missbraucht wird, urteilt die Journalistin Claudia Pindel. Neben der Freiwilligkeit findet die Idee des Sozialunternehmertums, Englisch Social Entrepreneurship, auch in Deutschland ihre Anhänger. Das bedeutet, dass soziale Aufgaben, die bisher öffentlich-rechtliche Träger wie die Wohlfahrtsverbände oder Vereine übernommen haben, zukünftig in der Form profitorientierter Wirtschaftsunternehmen geführt werden sollen. Wobei der Profit keiner Privatperson zufließen soll, sondern in die Sozialarbeit zurückfließt. Also eigentlich eine geniale Idee. Die soziale Einrichtung generiert selber Geldmittel zu ihrer Unterhaltung und zum Ausbau. So zumindest lautet die Theorie. Um zu beurteilen, ob das wirklich so genial ist, müssen wir die Protagonisten einmal unter die Lupe nehmen. Da ist zunächst der Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab. Schon als Millionär geboren, konnte er sich ausgiebig der Optimierung des Kapitalismus widmen. Schwab hat Prominenz erlangt als Begründer und Inspirator des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Winterkurort Davos. Dort treffen sich einmal im Jahr die Großen dieser Welt, um über neue Strategien des Globalkapitalismus zu diskutieren. Klaus Schwab sitzt zudem im Steering Committee, also dem Lenkungsausschuss der Bilderberg-Konferenzen. Klaus Schwab und seine Frau Hilde gründeten zudem 1998 die Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Dort werden jedes Jahr Sozialunternehmer mit einem Preis ausgezeichnet. Der Preis wird von der Unternehmensberatungsfirma Boston Consulting unterstützt. Im sogenannten Organisationsstab, also dem Vorstand, sitzen neben dem brasilianischen Erfolgsautor Paulo Coelho und Prinzessin Mathilde von Belgien auch der Wirtschaftswissenschaftler Mahmoud Yunus aus Bangladesch. Dieser bekam 2006 den Friedensnobelpreis für seine erfolgreiche Einrichtung der Grameen Bank. Dieses Sozialunternehmen vergibt kleinste Kreditsummen an arme Bäuerinnen. Mahmoud Yunus möchte gern, dass der Kapitalismus auch den kleinen Leuten zugutekommt. Ein Kapitalismus für Arme soll den Profitgedanken im unteren Segment der Weltbevölkerung verankern. Der andere Protagonist des weltlichen Sozialunternehmertums ist Stiftung Ashoka. Ashoka war dereinst ein weiser indischer König im 3. Jahrhundert vor Christus. Ashoka hatte mit brutal militärischen Feldzügen fast den ganzen indischen Subkontinent unter seine Herrschaft gebracht. Irgendwann erkannte Ashoka, dass man mit Softpower das Riesenreich viel nachhaltiger zusammenhalten konnte. Er führte als Staatsreligion den Buddhismus ein. Das inspirierte im Jahr 1980 den ehemaligen McKinsey-Unternehmensberater Bill Drayton in Washington. Er gründete die Non-Profit-Organisation Ashoka, die mittlerweile weltweit etwa 2000 Stipendiaten unterstützt. Diese sogenannten Fellows fördern in ihren Ländern den Aufbau von sozialen Unternehmen. Aus der Ashoka-Schulung gingen unter anderem Mahmoud Yunus und der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hervor. Die hiesige Ashoka-Filiale hat sich als Motto auf die Fahnen geschrieben: Deutschland, Heimat der Changemaker. Den Change macht in Deutschland Felix Oldenburg, zuvor Unternehmensberater bei McKinsey. Vorständler Rainer Höll bringt Know-how von der Bertelsmann-Stiftung mit. Finanziert und technisch unterstützt wird Ashoka Deutschland von der Creme der deutschen Wirtschaft. Unter vielen anderen seien genannt McKinsey, SAP, Telefonica oder auch die Technische Universität München und der Zeit Verlag. Ashoka hat schon eine beachtliche Reihe von Sozialunternehmen geführt. Dass schon seit geraumer Zeit das Sozialunternehmertum in Seminaren gepredigt wird, hat Rückwirkungen auf etablierte Sozialeinrichtungen in Deutschland. Viele Betriebe der öffentlichen Wohlfahrt wurden bereits umgewandelt vom Vereinsstatus in die Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GGMBH. Das beinhaltet einen grundlegenden Wechsel in der Philosophie der Nächstenhilfe. Ab jetzt wird nach den Regeln der Betriebswirtschaftslehre abgerechnet. Das Ziel ist jetzt nicht mehr, dem Nächsten zu helfen, egal wie teuer das wird. Ziel ist jetzt ein maximaler Gewinn, um Wachstum zu generieren. Die Mitarbeiter in den Wohlfahrtsunternehmen bekommen das zu spüren. Jetzt wird nämlich aus den Mitarbeitern herausgeholt, was nur möglich ist. Und der Patient ist jetzt Klient und wird bald Kunde sein. Wenn mit ihm Gewinne zu machen sind, muss er um jeden Preis gehalten werden, so lange wie es geht. Zudem müssen die Mitarbeiter jetzt unablässig jede Handreichung, jedes ausgehändigte Stück Seife schriftlich dokumentieren. Das überall grassierende Qualitätsmanagement soll die Schlüsseldrehung eines Hausmeisters mit der Drehung des Skalpells eines Herzchirurgen quantitativ messbar und vergleichbar machen. Nur was quantitativ darstellbar ist, kann später auch an der Börse gehandelt werden. Mit der Durchsetzung der betriebswirtschaftlichen Philosophie sind auch GGMBHs relativ mühelos in richtige GmbHs oder gar AGs langfristig umwandelbar. Neue Generation, neue Herausforderungen. Amerikas Engagement in der Welt wird selektiver. Für Europa und Deutschland bedeutet das mehr Aufgaben und Verantwortung. Arbeitsgruppe aus Stiftung Wissenschaft und Politik und German Marshall Fund of the US. Wir verlassen jetzt das Gebiet der unternehmerischen Philanthropie und wenden uns den sogenannten advokatorischen Denkfabriken zu. So bezeichnet man in Fachkreisen Lobbygruppen, die keine Wohltaten vollbringen wollen, sondern ganz ausdrücklich weltanschauliche Inhalte vermitteln und in die Köpfe implantieren wollen. Advokaten eines marktradikalen transatlantischen Wandels in unserem Land gab es Mitte des ersten Jahrzehnts des dritten Jahrtausends zuhauf. Sie schossen aus den Boden wie Pilze, weil einigen Unternehmern die neoliberalen Vorstöße von Schröder und Fischer noch nicht radikal genug waren. Aus den USA übernahmen sie die Nachahmung basisdemokratischer politischer Artikulationsformen durch neokonservative Pressure Groups, also Gruppen, die Druck machen. Und so simulierten unsere Leistungsträger aus der Wirtschaft Bürgerinitiativen mit Namen wie Bürgerkonvent oder Deutschland packt's an. Doch hier war der Stallgeruch elitärer Kreise noch zu deutlich wahrnehmbar. Darum gründete der Arbeitgeberverband Gesamtmetall zusammen mit Interessensvertretern der Elektroindustrie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und stattete diese Initiative mit einem Jahresbudget von 10 Millionen Euro aus. Die Öffentlichkeitsarbeit besorgte die nicht eben billige Werbeagentur Scholz und Friends. Das erregte im Jahr 2005 die Gemüter in Deutschland gar sehr. Denn die damalige Oppositionsführerin Angela Merkel verkündete, sie wolle mit dem Wirtschaftsprofessor Paul Kirchhoff, der sich als Botschafter der INSM präsentierte, einen marktradikalen Durchmarsch in Deutschland exekutieren. Doch die vorgezogene Bundestagswahl 2005 zeigte, dass das gemeine Volk noch nicht reif war für die trockenen Pillen des Dr. Kirchhoff. Frau Merkel konnte keine Mehrheit mit der marktradikalen Koalition aus CDU und FDP zustande bringen. Stattdessen musste sie eine große Koalition mit der SPD eingehen. Ein Muddling through, ein Durchwursteln durch Kompromisse war nun angesagt, wie die marktradikalen Propheten verbittert feststellten. Zwei Volksparteien in einer Regierungskoalition. Etwas Schlimmeres kann es gar nicht geben. Wenn eine Volkspartei eine Koalition mit einer unternehmerfreundlichen Klientelpartei wie der FDP eingeht, dann können die Regierungsmitglieder der Volkspartei unpopuläre Maßnahmen ihrer Wählerschaft immer noch mit der Ausrede verkaufen: Wir hätten ja gerne, aber dann steigt die Klientelpartei aus der Regierung aus. Das war jetzt vereitelt. Auch bei der Bundestagswahl 2009 ergab sich keine Mehrheit für eine marktradikale Regierungskoalition. FDP und CDU/CSU kamen zusammen gerade mal auf kümmerliche 48,4% der Wählerstimmen. Gäbe es im deutschen Wahlrecht nicht das Kuriosum der sogenannten Überhangmandate, so hätte Merkels marktradikale Koalition auch im Parlament nicht die nötige Mehrheit der Sitze erhalten. Das hinderte die gefügige Presse nicht daran, von einer komfortablen Mehrheit für Merkel zu fantasieren. Und die INSM? Die ist de facto verbrannt durch das Negativ-Image der sozialen Kälte, dümpelt aber weiter mit einem 10-Millionen-Etat vor sich hin und schickt regelmäßig Pressematerial an die Zeitungen. Und die ausgehungerten Redaktionen übernehmen gerne die pressetauglichen PA-Artikel und platzieren sie als kostenlose Füllmasse in ihren Zeitungen, oftmals ohne sie als PA der INSM auszuweisen. Und Lehrer können gratis Unterrichtsmaterial der INSM herunterladen und ihre Schüler damit traktieren. Aber als Kanzlermacher taugt die Initiative wohl nicht mehr. Bis zum Wahldesaster von 2005 hatten die Prediger des Marktfundamentalismus ihre angeblichen Bürgerinitiativen Weltuntergangsszenarien malen lassen, für den Fall, dass Deutschland nicht sofort den Marktradikalen übergeben würde. Das kam draußen im Land gar nicht gut an. Also strahlte man in der Nachfolgeorganisation Du bist Deutschland vor Optimismus. Auch das hat sich mittlerweile ausgestrahlt. Nicht advokatorisch und auch nicht gesellig netzwerkend will die im Herbst 2008 gegründete Stiftung Neue Verantwortung sein, sondern die Leute sollen nicht nur Kontakte knüpfen, sondern intellektuell wirklich liefern. So verkündete ihr Mitbegründer Lars Zimmermann das Credo der neuen Stiftung. Lars Zimmermann ist Mitglied in der CDU und hat sich 2013 für das Bundestagsmandat im Wahlkreis Berlin-Pankow beworben, ist aber gescheitert. Obwohl er noch jung ist, hat er schon beachtliche transatlantische Referenzen vorzuweisen. Er studiert in Harvard, ist Mitglied der Bundesfachkommission Junge Generation beim marktradikalen CDU-nahen Wirtschaftsrat Deutschland. Dazu Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung, Gründungsmitglied der Atlantischen Initiative, die später vorgestellt wird, Berater des Aspen Institute und schließlich noch ehemaliger Mitarbeiter im Planungsstab des Auswärtigen Amtes. Im Jahr 2009 begegnete Zimmermann einmal Mitarbeitern der Personalmanagementfirma Egon Zehnder, die ihrerseits gerade aus dem Büro des schon zuvor genannten Bundespräsidenten Horst Köhler kamen. Die Zehnder-Leute hatten mit Köhler über den Schwund an brauchbarem Nachwuchs für strategische Planungsgruppen meditiert. Die nun von ihnen gegründete Stiftung Neue Verantwortung hat potente Geldgeber mit gut vernetzten Repräsentanten zusammengebracht. Als Präsident dieser Stiftung fungiert Michael Vasiliadis, Chef der mächtigen Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie. Vasiliadis ist ein vielbeschäftigter Transatlantiker. Die Bosse der Chemiegewerkschaften betrachten sich in guter amerikanischer Tradition als erste Offiziere der Industriekapitäne und lobbyieren bedingungslos für das Wohl ihrer Branche, koste es, was es wolle. Sie mobilisieren ihre Mitglieder für die Atomkraft oder für den Fortbestand der Kohleförderung in Deutschland. So ist Vassiliadis auch noch im Aufsichtsrat von Evonik Industries, einer Abspaltung der Ruhrkohle AG, die auch die Stiftung Neue Verantwortung sponsert. Zudem ist Vassiliadis im Vorstand der Atlantikbrücke. Vizepräsident der Stiftung ist der Diplomat und Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Als Politiker sind vertreten Hubert Heil für die SPD, Philipp Rösler, FDP, Cem Özdemir, Grüne und Petra Pau, Die Linke. Ansonsten sind Wirtschaftsanwälte, Unternehmensberater und Stiftungspräsidenten vertreten. Junge Führungskräfte, nicht älter als 35 Jahre, kommen in interdisziplinären und parteiischen Forschungsgruppen für 10 Monate zusammen, um völlig unbelastet und unorthodox neue Lösungen für neue Fragen zu finden. Je ein Fellow fungiert als Arbeitsgruppenleiter, ausgestattet mit einem Stipendium von 3.000 Euro im Monat. Ihm zugeordnet sind 10 Associates, die kein Geld bekommen, aber trotzdem stolz darauf sind, in diese Runde berufen zu sein. Die dynamischen Nachwuchsmannschaften befassen sich mit Themen wie Gebäudesanierung und digitale Agenda oder der Frage, wie man den Menschen draußen im Lande eine positive soziale Vision der zukünftigen Europäischen Union vermitteln kann. Die Ergebnisse werden zum Teil veröffentlicht, zum Teil bleiben sie aber auch geheim. Und da wir bereits über neue kapitalistisch-betriebswirtschaftliche Lösungen berichtet haben, finden wir hier noch eine weitere Innovation, die über kurz oder lang in die deutsche Sozialpolitik Eingang finden könnte und die von einer Arbeitsgruppe der Stiftung Neue Verantwortung gerade diskutiert wird. Unter dem Oberbegriff innovatives Regieren geht es um die sogenannten Social Impact Bonds. Da ja der Staat in absehbarer Zeit kaum noch in der Lage sein wird, Sozialpolitik zu finanzieren, ist in den USA folgendes Modell entwickelt worden. Der Staat schließt mit Investoren einen Vertrag ab. Die Investoren bezahlen einen sozialen Dienstleister, der sich beispielsweise um die Resozialisierung eines Strafgefangenen kümmert. Gelingt es, in einem verabredeten Zeitraum den Strafentlassenen in die Gesellschaft zu integrieren, bekommt der Investor sein Geld zurück plus eine Rendite. Wird der Strafentlassene rückfällig, bekommt der Investor sein Geld nicht zurück. Der Staat hat also kein Risiko und kann nur gewinnen. Ein unabhängiger Vertragspartner bewertet den Erfolg der Aktion. Social Impact Bonds sind eine neue Idee, vagabundierende Spekulationsgeld in gesellschaftliche Bereiche zu stecken, die bislang noch nicht der Profitlogik unterworfen waren. Die Unternehmensberatungsfirma McKinsey hat eine Studie anfertigen lassen über die Erfolgsaussichten der Spekulation in Sozialbereiche. In Kanada, Australien, Neuseeland und den USA sind die Versuche in vollem Gang. US-Präsident Barack Obama stellte im Haushaltsjahr 2012 für Experimente in Social Impact Bonds 100 Millionen Dollar bereit. Und das Bankhaus Goldman Sachs investiert bereits 9,6 Millionen Dollar in ein Experiment mit Strafgefangenen im New Yorker Gefängnis Rikers Island. Letzteres ist schon etwas anrüchig. Denn seitdem die Gefängnisse in den USA ab den 70er Jahren privatisiert wurden und sich diese Branche als durchaus rentabel erwies, vermehrte sich die Anzahl der Gefängnisinsassen von 200.000 im Jahre 1970 auf 2,2 Millionen. Man bräuchte allerdings in den USA gar kein aufwendiges Resozialisierungsprogramm aufzulegen. Es würde ausreichen, die von Nelson Rockefeller eingeführten harten Drogengesetze abzuschaffen. Hier gilt, wie so oft bei Privatisierungen, wir schaffen die Probleme, für die wir die lukrative Lösung anbieten. In Deutschland will jetzt die Benckiser Stiftung Experimente mit Social Impact Bonds finanzieren. Die Benckiser Stiftung hält einen Teil des Vermögens der Reimann-Dynastie zusammen, die mit Produkten wie Calgon und Cogident reich geworden ist. Auch hier ist die amerikanische Prägung unverkennbar. Stefan Shaw war früher Strategieberater bei der Boston Consulting Group und will jetzt als Geschäftsführer der Juwad G GmbH, einem Ableger der Benckiser Stiftung, die ersten Geschäfte mit Social Impact Bonds machen. Ihm zur Seite steht Peter Harf, der an der Harvard Business School studiert und dann bei der Boston Consulting Group gearbeitet hat, bevor er 1981 bei Benckiser eingestiegen ist. Alter, kalter Krieg in neuen Schläuchen. Wir kehren zurück zur Außen- und Sicherheitspolitik. Im Jahr 2004 gründete die transatlantische Community eine neue Lobbygruppe, nämlich die Atlantische Initiative, kurz AI. Die Motive zu ihrer Gründung werden auf der Website der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik absolut treffend erläutert. Das deutsch-amerikanische Verhältnis war schon einmal besser. Genauso wie die europäisch-atlantischen Beziehungen insgesamt unbelasteter waren. Die Weltmacht Amerika, die es trotz aller innenpolitischen und wirtschaftlichen Probleme immer noch ist, verlagert ihre Interessen weg von Europa in den asiatisch-pazifischen Raum. Deutschland und die Europäische Union müssen das zur Kenntnis nehmen. Sie werden es nicht verhindern können, sollten den Prozess aber aufmerksam verfolgen und innen- und außenpolitisch begleiten. In der Tat. Nicht erst seit der Jahrtausendwende ist die Liebe der Deutschen zu den Eliten der USA stark am Schwinden. Gleichzeitig, das haben wir schon in diesem Buch gezeigt, ziehen sich die USA aus Europa zurück. Wie Pschyczynski klargemacht hat, muss der Schwund amerikanischer Präsenz und Dominanz durch ein sich selbst tragendes Bündnissystem von Vasallen ausgeglichen werden. Dazu genügt ein überschaubarer Kreis von Personen und Institutionen, die absolut koordiniert ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem die Vasallen ungehindert ihre Aufgaben erfüllen können. Die Atlantische Initiative will nach außen hin den Eindruck erwecken, als habe eine neue Generation von Transatlantikern aus eigenem Antrieb die abgeschlaffte Bündnistreue zu den USA neu belebt. Tatsächlich jedoch genügt ein Blick in die Liste der aktiven Vereinsmitglieder und vor allem in den Beirat, um sofort zu erkennen, hier tummelt sich exakt dieselbe Transatlantik-Lobby, die wir schon lange kennen. Heike McCarron vom German Marshall Fund of the US, Beate Lindemann von der Atlantikbrücke, Eberhard Sandschneider von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Jeffrey Gatman, früher Aspen-Institut Berlin, Lars Zimmermann von der Stiftung Neue Verantwortung, Christoph Bertram, langjähriger Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik und Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, Christoph Schwegmann vom Bundesverteidigungsministerium, Rüdiger Sura von der Deutschen Bank, Philipp Miesfelder, früher Junge Union, Vorstandsmitglied der Atlantikbrücke und für kurze Zeit auch Koordinator der Bundesregierung für deutsch-amerikanische Beziehungen. Dazu Persönlichkeiten von Goldman Sachs, British Petrol, Carnegie Endowment. Nicht zu vergessen, der Vorsitzende der Grünen und Beta-Scharniernetzwerker Cem Özdemir. Angeblich hat die Atlantische Initiative 7000 Mitglieder. Der Anschein von Jugendlichkeit soll sich herstellen durch die Nutzung neuer Medien wie Twitter, Blogs und Foren. In den Must-Reads fasst die Online-Redaktion für junge Transatlantiker wichtige Artikel zusammen. Auch die Mitglieder sollen fleißig Artikel schreiben, aus denen dann ein Substrat gefiltert wird, das an Entscheidungsträger in Politik und Medien verschickt wird. Extraforen sollen die Bindung der jungen Leute an die NATO herstellen. Your IDs, your NATO. Im Jahre 2010 animierte die Atlantische Initiative zusammen mit der Bild die Öffentlichkeit, doch aufmunternde Feldpostbriefe an unsere Bundeswehrsoldaten an der Front in Afghanistan zu schreiben, damit die sich nicht völlig isoliert und vergessen vorkommen. Die Atlantische Initiative ist eindeutig eine von außen angestoßene Lobbygruppe. Denn die Anschubfinanzierung besorgten das Bundespresseamt und die Haniel-Stiftung. Mittlerweile wird die Initiative vom Auswärtigen Amt, der BMW-Stiftung Herbert Quandt, dem Deutschen Bundeswehrverband, von British Petrol sowie der Allianz Kulturstiftung finanziert. Gastbeiträge vom ehemaligen Außenminister Guido Westerwelle und von Thomas de Maizière sollen den Verein aufwerten. Allerdings umweht die Atlantische Initiative kein Hauch von Jugendlichkeit. Vielmehr ist der Muff des Kalten Kriegs der 50er Jahre wahrnehmbar. Archaische Russophobie kommt zum Ausdruck, wenn der frühere Maoist, Mitglied im Kuratorium des Aspen Institute und Europaparlamentarier der Grünen, Reinhard Buttiköfer, gegen den SPD-Politiker Gernot Erler ätzt und das dann von der AI beifällig retweetet wird. Erler mit seiner verbohrten Putin-Versteherei muss doch Merkel und Steinmeier irgendwann mal peinlich werden. In der Tat. Der Ton in der Transatlantiker-Szene ist seit der Ukraine-Krise rauer geworden. Martialische Töne gegen die Russen sind salonfähig. Der Druck des militärisch-industriellen Komplexes, die geeignete Atmosphäre der Kriegsbejahung zu schaffen, wächst.